Bella. Genau, jetzt gibt es eine klitzekleine Umbaupause, 10 bis 15 Minuten zum Pinkeln gehen, Rauchen, Essen. Was, ja, ihr seid da, könnt da machen, was ihr wollt. Und dann geht's weiter mit der Nico-Performance. Es lohnt sich wiederzukommen, denn dann sieht das hier alles ganz anders aus. Bis gleich. Danke.